nicht. Zuklappt, um schön zu sein. Ja, wieder mal reingefallen auf ein kleines Wort. Zu glatt, um wahr zu sein. Doch fluche ich nicht dem glatten Gesicht und ich zerr nicht das wendige Wort vor Gericht. Ich allein muss mir die Schuld eingestehen, denn ich hab wieder mal nicht durchgesehen. Wieder mal reingefahren auf ein glattes Gesicht. Zu glatt, um schön zu sein. Das wendige Wort vor Gericht. Ich allein muss mir die Schuld eingestehen, denn ich habe wieder mal nicht durchgesehen. Wieder mal reingefallen, zu glatt, um schön zu sein.